heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und nicht mit dem Marcel, sondern mit dem Map. Ja, ich muss als Ersatz für Marcel herhalten, sozusagen. Und dann auch noch mich selbst irgendwie hochhalten, während ich hier in meine Geräte gucke und nichts tue. Genau, wie wir das so gewohnt sind von dir. Ja, von der Nummer 3, wie ich vorher erfahren habe. Nummer 3? Ja, die letzte Nummer, was die Mikrofone angeht. Ja, du kannst dir gerne das Headset von Marcel benutzen, solange er nicht da ist. Ja, Nasen-Headset. Genau, der Marcel ist schon auf der Amaze. Ich werde da am Freitag mal vorbeigucken. Oder Indie Connect oder wie auch immer man das nennen will. Das ist ja irgendwie noch 20 andere Sachen, sind ja auch noch in Berlin gerade, was mit Games zu tun hat. Irgendwie Gamefest, Speedrun, tralala im Computerspielemuseum. Ja, da ist viel los und Marcel hüpft da durch die Gegend und sagt dem Terry Kavanagh guten Tag. Kavanagh. Ja. So, und wir halten derweil hier die Nase hoch, hätte ich beinahe gesagt. Nee, wie sagt man? Die Fahne? Fahnen. Nein. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ja. Hoch, Standarte? Alle Fälle. Egal. Wir halten auf jeden Fall hoch. Die Stellung. Die Stellung und so. Und ich habe eine kleine Verbesserung anzubringen. Ich habe nämlich letztes Mal behauptet, dieses iPad-Programmieren für Kinder-Ding würde Hopscotch, Hodgepodge heißen. Es heißt aber Hopscotch. Hopscotch. Hopscotch. Hopscotch. Ja, heißt. Ich glaube, das ist so dieses Schnüchenspringen-Spiel, oder? Das heißt Hopscotch. Das weiß ich wiederum nicht. Okay, jetzt ist es wahrscheinlich schon wieder was für die nächste Folge, egal. Vielleicht, ja. Auf jeden Fall heißt das nicht Hodgepodge, sondern Hopscotch. Und ich mache gerade ein Hopscotch-Projekt und lasse einen Affen Linien zeichnen. Das ist doch schön. Wenn man drauf tippt. Ja. Das geht relativ einfach, ist ganz nett. Mhm. Ja, und dann jetzt nochmal, when I tap the object. Dann zeichne Linie und dreh dich. Hui, hui! Und schon hat meine Dame Initiative-Logo gezeichnet mit so einem kleinen Affen. Das ist schön. Tada! Okay. Also ist ganz nett. Ist ganz nett. Kann man so ein bisschen Kontrollstrukturen und andere algorithmische Grundlagen vermitteln. Mit. Mhm. Da ist mir auch eingefallen bei der ganzen Geschichte, auch wenn das jetzt vielleicht den Rahmen von Errata sprengt, dass es ja auch diese ganzen Entwicklungsumgebungen gibt. Und ich habe mal bei Codea ein bisschen reingeguckt und ein bisschen was gemacht mit. Das war gar nicht schlecht, aber fand ich doch auch ein bisschen einengend auf dem okay. iPad. Ich habe auch ScriptKit geladen, was relativ mächtig ist an der Stelle und auch nie was damit gemacht. Ja, so ist das. Ich werde ja heute dann im Konsum auch noch was vorstellen, mit dem ich noch nie was gemacht habe, was ich ganz toll finde. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal die Nachrichten. Top-Jungs. Chromebooks verkaufen sich nicht. Hast du hier reingeschrieben? Ja, das ist einfach ein Artikel, den habe ich jetzt schon wieder, ich glaube, etwas verdrängt. Mhm. Aber ja, verkaufen sich nicht. Wer hätte es gedacht? Ja, First Real World Usage Figures suggest Chromebooks are struggling. Das ist der offizielle Titel des Artikels. Und da haben sie ja so eine Analyse gemacht über Web-Traffic, was natürlich auch so ein bisschen... Naja, für so eine Sache wie ein Chromebook, das hauptsächlich im Netz ist, das sollte schon im Web-Traffic irgendwo auftauchen. Ja. Das sehe ich schon auch. Also, es gibt da noch so ein paar Zahlen, dass Acer irgendwie sagt, sie haben weniger als 5.000 verkauft in den ersten 6 Monaten. Das ist halt dann schon richtig, richtig wenig. Ich habe auch noch nie eins in der Wildbahn gesehen, wobei ich eh nicht so viel Rechner in der Wildbahn sehe mehr. Das stimmt. Ja, also ich glaube an das Konzept nicht, muss ich sagen. Deswegen ist es auch. Deshalb suchen wir aus den News raus, die sagen, dass es scheiße ist. Ja, man bestätigt ja immer nur sein Weltbild. Ja, eben. Das ist ja irgendwie auch. Das Internet ist ja breit genug, dass jeder sein Weltbild bestätigen kann. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt, dass ihr hier objektive Informationen erhaltet. Nein, nein. Das ist schade. Jetzt habe ich so schön das Internet ist breit genug Überleitungsding gemacht, aber das ist gar nicht das Nächste. Jetzt geht es erstmal ein weiteres Kapitel in der Abgratis-Saga. Ja, Abgratis. Nachdem er jetzt irgendwie so Abgratis immer nicht mehr in dem App Store durfte, hat ja dann Abgratis auch gleich so Sachen gemacht, wie so beim Start dir eine Meldung gebracht. Also, haben sie wohl eingebaut. Komm, meld dich mal hier. So ganz frech. Also meld dich mal hier und gib Petition an für Nöl mal bei Apple, dass es uns geben soll. Also, ich habe ja die App mal runtergeladen gehabt. Mhm. Und das fand ich auch schon irgendwie nicht so den dollen Move. Und jetzt ist es halt noch ein bisschen weitergegangen und Apple hat wohl ab gratis den Push-Kanal zugedrückt für die vorhandenen Installationen. Was ich passend finde, ja, aber dass es geht, ist eigentlich auch klar, weil natürlich, das ist ja nicht mal auf den Devices, sondern das ist ja wirklich so auf Apple-Servern einfach nur. Dann können die da halt nichts mehr rauspushen. Und sie haben es wohl nicht so gemacht, was ich auch nicht verstehe, wenn ich mir an Upgrades denke, dass es lokale Push-Notifications auf dem Device sind, sondern wohl echt welche von außen mit der neue Deal is available, weil die sind eigentlich täglich. Ja, also diese, wenn man täglich okay. Push nerven will, dann könnte man das auf dem Gerät machen. Naja, also höchstens, dass sie halt irgendwie iOS 5 noch unterstützen wollten und da gibt es ja keine lokalen Pushes. Vielleicht. Ja, auf alle Fälle so, nee, keine Pushes mehr für Upgrades. Okay. Finde ich jetzt an der Stelle nur konsequent. Ja. Und ja. Das Empörungspotenzial ist ein bisschen erschöpft bei Upgrades, finde ich. Jetzt kommt auch, wenn man es startet, die Meldung: Oh no, push notifications for Upgrades have been removed. I can no longer notify you when the deal of the day is here. To keep receiving great app offers, please fill out your email address. Naja, ich meine, sie versuchen es, ja. Also muss man ja noch zugute halten, dass sie irgendwie nicht sehen hier, dass es ein vergebener Kampf. Oh, mit gebrochenem Herzchen. Mit gebrochenem Herz. Und aber mit einem Dialog, der unten einen OK-Button hat. Der Mann da sagt, ja, wenn du deine E-Mail nicht ausfüllst, dann musst du die E-Mail ausfüllen. Rechts oben ist so ein ganz leicht angegrautes X. Oh, ja, das ist ja fies. Ja. Also ich weiß nicht so. Die haben, das muss es nicht unbedingt geben. Das ist schon in Ordnung so. Und mal gucken, wie es dir im Rest so geht. Also App-Shopper und so gibt es ja noch, die nicht so aggressive Modelle haben. Aber die wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange geben. Naja. Jetzt wieder zum Thema, das Internet ist breit genug für alle. Bis 2016 noch. Ja, das Internet bleibt ja sehr breit, nur dein Zugang halt nicht. Das ist richtig. Es ist jetzt offiziell. Wir haben irgendwie vor einem Monat darüber berichtet. Damals war es noch ein Gerücht. Jetzt ist das ein offizieller Plan der Telekom. Die Telekom will die DSL Flatrates auf Volumenverträge umstellen, mehr oder weniger. Also von Flatrates kann man da nicht mehr reden. Und will dann ab einem gewissen Datenvolumen einfach drosseln. Und drosseln ist eigentlich auch im Prinzip noch sehr freundlich ausgedrückt. Im Prinzip ist das halt einfach kaputt. Da haben wir ja auch die Kollegen von Mobile Max schon zugehört, die davon funktional kaputt sprechen. Dem kann man sich im Prinzip nur anschließen, wenn man sich mal anguckt. Also ich habe jetzt letztens auf Vimeo ein Video gesehen, da hat die Telekom-Webseite mit 384 Kilobit pro Sekunde geladen. Es hat 2 Minuten gedauert. Ja, da kann man dann irgendwie, also es hat dann nichts mehr mit dem DSL-Anschluss zu tun, den man da abgeschlossen hat. Ich finde auch so, funktional kaputt ist, beschreibt es zwar irgendwie richtiger noch an der Stelle, aber ich würde trotzdem bei Drossel bleiben, weil es einfach, das ist ein bisschen eingängiger noch, dass es sich um dasselbe Ding handelt an der Stelle. Schon, ja. Und ja, 300, das ist einfach, das funktioniert dann nicht, das kann man nicht verwenden, für nichts Sinnvolles, nicht mal mehr Twitter geht da im Moment drüber mit der aktuellen, wir machen so viele Einblendungen-Geschichte. Es macht auf jeden Fall absolut Spaß. Es ist zu Hause, das ist nicht unterwegs, das ist nicht dein Edge-Netz am Telefon, das ist wirklich so zu Hause, da wo dein Rechner auch ab und zu mal automatisch Dinge im Netz nachguckt, wo mal der App Store ein bisschen in Dropbox synkt, wobei Dropbox ja relativ schlau ist, dann dir zumindest dann 1 oder 2 Bittchen noch freizulassen. Also der merkt, wenn es voll ist. Ja, es ist aber eine Katastrophe. Und es ist aber einfach so angekündigt. Auch nach dem Motto, so, wir enforcen es jetzt noch nicht, aber wir schalten es. Also die Aussage ist halt so, ab 2. Mai wird das, wie gesagt, hier in die neuen Verträge reingeschrieben. Und technisch umgesetzt soll es dann werden ab 2016. Sprich, man hat viel Zeit, den Vertrag zu wechseln und den Anbieter im Zweifel. Was ja auch ganz schön ist, wenn man dann jetzt schon einen Vertrag hat. Umgekehrt hat aber die Telekom dann auch schon angekündigt, dass sie sich durchaus vorstellen können, dass es auch im Festnetz dann solche Kooperationen gibt wie mit Spotify als im Mobilfunknetz. Aber wer hätte es gedacht? Ja, also Netzpolitik hat da mal nachgefragt und dann hieß es tatsächlich, ja, hier Entertainment zählt natürlich nicht dazu oder verlangen wir extra für und wir können uns aber auch vorstellen, dass wir so für bestimmte Dienste irgendwie Managed Content Kooperationen anbieten und dann kannst du dich da einkaufen bei der Telekom. Und Und das ist halt dann wirklich, also da verstehe ich auch nicht, warum die große Diskussion in der Netzgemeinde gerade so stattfindet, ob das jetzt was mit Netzneutralität zu tun hat oder nicht, weil liegt für mich irgendwie auf der Hand. Also wenn sich halt Spotify da reinkaufen kann, dann ist es halt auf Anbieterseite einfach nicht mehr neutral. Ja, dann kann ich halt irgendwie noch so einen tollen Musikdienst machen. Wenn ich der Telekom nicht meine Steuern zahle, dann bin ich einfach im Wettbewerb benachteiligt. Ja, also ich finde gerade, wo es mit Spotify sogar die Präzedenz schon gibt dafür, ja, da muss man ja nicht mal mehr spekulieren an der Stelle. Ja, mein iTunes, ja, Match wird gedrosselt, aber mein Spotify nicht. Ja, das ist halt so genauso dieses wie auf diesem Plakat von vor 10 Jahren gefühlt, oder irgendwie das Internet mit Google und das Internet mit Google und YouTube und das Internet mit Google und irgendwie allen anderen Features noch kaufen konntest. Auf das läuft es halt im Prinzip hinaus. Und was sich die Telekom da baut, ist halt so ein Next Generation Network, in dem sie eine Vormachtstellung hat mit eigenen Diensten auf lange Sicht. Ja, also du kannst halt irgendwie als Telekom dann sagen, so, wir bieten dir hier jetzt den Videoverleihservice FUBA an und der zählt dann nicht auf dein Volumen. Natsch, natsch, wink, wink. Ja, so. Oder halt irgendwas anderes. Ja, weil, wenn, also ich habe es gerade gelesen, Sony will jetzt irgendwie ab Sommer einen 4K-Video-Download-Service anbieten, wo du eben wie 4K-Videos ausleihen kannst zum Gucken. Und die sind halt 100 GB groß, ein Film. Tja, ja, da finde ich auch nochmal die Zusammenfassung, die sie hier wirklich reingeschrieben haben, auch sehr seltsam. So, im Schnitt verbraucht ein Kunde heute 15 bis 20 GB. Das geringste integrierte Datenvolumen wird 75 GB betragen. Ja, neben dem Surfen im Netz und dem Bearbeiten von Mails, wow, ho, ist dieses Volumen beispielsweise ausreichend für 10 Filme in normaler, ja, Auflösung. Das ist halt genau das, was hier plus in unseren 3 HD-Filme, plus lustig, 60 Stunden Internetradio. Lustigerweise steht es ja hier genau auf unserer Liste auch. Wir haben ja das geleakte Dokument doch auf dem Tisch liegen, weil wir nicht aufräumen. Und das ist halt genauso, die sind genau die Zahlen, die hier auch draufstehen. 3 HD-Filme und 60 Stunden Radio und Gedöns. Und meine Damen und Herren, es ist halt nix. Es ist halt wirklich nix. Meine Dropbox alleine, wenn läuft, da wäre ich tot an der Stelle. Und wenn das so bleibt, dann, tja, also ja, der Bürovertrag wird jetzt dann wahrscheinlich demnächst gleich mal geändert. Ja, da ist ein guter, ganz guter Punkt. Da gibt es eine schöne Webseite mittlerweile auch schon. Die heißt werdrosselt.de. Da kann man nachgucken, wer dann schon Pläne angekündigt hat zu drosseln und wer sich bis jetzt dagegen ausspricht. Also es gibt da irgendwie so, also ich werde jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube O2 hat irgendwie auch schon und Kabel 1. O2, Kabel Deutschland. Telefonica, genau. Germany und Kabel Deutschland finde ich natürlich fies, weil den habe ich zu Hause. Tja, genau. Und es gibt aber auch schon ein paar Unternehmen, die sich eben gegen eine Drosselung gerade aussprechen. Das kann natürlich auch alles ändern. Aber ich meine, jetzt für uns hier wäre zum Beispiel Mnet interessant, weil die haben hier auch gleich eine Glasfaser vor der Tür. Mhm, ja. Echt, Kabel Deutschland drosselt mich schon, wenn ich mehr als 10 GB pro Tag lade. Nee, das ist, glaube ich, auch noch nicht umgesetzt, aber das haben sie vor. Wer drosselt nicht? Da muss man wohl darum gucken. Vielleicht auch wieder Mnet, aber ich brauche erst eine Stromdose im Wohnzimmer, im Gang. Ich, ja, habe im Gang, wo das DSL rauskommt, keinen Strom. Das heißt, ich muss entweder so Türen offen lassen oder... Bitter. Ah, bitter für uns. Ja, bitter. Mein Telefon klingelt, das ist nicht gut. genau. So viel zu dem Thema. Es hat sich also im Prinzip lustigerweise irgendwie alles komplett bestätigt, was hier sonst so geleakt worden ist. Mhm. Ja, ich hoffe, es tut sich noch was, aber es ist halt irgendwie auch schon zu spät im Prinzip. Weiß ich nicht. Empört euch mal ordentlich. Also es ist so... Ja, schon. Es ist so ein bisschen Empörung durchs Netz gegangen, so mit Artikeln, aber dann ist wieder vergessen. Jetzt kommt es dann wirklich und es hat wirklich, das hat einfach zur Auswirkung, ihr könnt nicht die Dienste nutzen, die ihr wollt. Plus, es hat noch zur Auswirkung, wenn ihr ganz normal im Web surft, diese fucking Werbeanzeigen, die mit irgendwie animierten GIFs und was weiß ich immer, Flash-Videos und sonst irgendwas daherkommen, die werden euch die Bandbreite, die ihr bezahlt, also ihr bezahlt die Werbung dann. Ja, ja. Ja? So. Ja. Da kann man, die kann man natürlich wegblocken, aber das kann man natürlich auch jetzt irgendwie nicht dem unbedarften Benutzer irgendwie aufs Auge drücken. Ja. Ja. Ja, also ich würde ja auch gerne mehr zahlen für Traffic, also falls das irgendwie sinnvoll wäre. Ja. Also ist es aber halt irgendwie auch nicht. Ja. Also wenn du dir anguckst, was du fürs Terabyte so im Housing zahlst, nun ja. Nun ja. Nun ja, nun denn. Neue Zahlen, gar nicht so sehr, was Drosseln angeht, obwohl es ist auch so ein bisschen gedrosselt bei Apple. Es gibt Quartalszahlen. Mal, ja, wieder. So, also der Produktoutput ist gerade recht gedrosselt, ja, das stimmt. Ja, also sonst ist es ja immer so dieses schöner, höher, weiter, alles ist großartig, alles ist super. Mehr X verkauft als Y seit Fu. Ist jetzt dieses Mal aber so ein bisschen enttäuschend. Naja, es geht Niveau. So. Ja, also ich weiß nicht so, weil ich weiß, also die Presse ist im Moment ja drauf, rauf und runter sich auszukotzen und sagen, Tim Cook muss weg, weil das geht ja nicht so, wie der das macht. Und überhaupt ist alles scheiße und die Entwickler hauen sowieso ab, weil dieser komische der Hobby-Report gesagt hat, Objective-C ist nicht mehr so interessant. Ah. Und also das ist, also was wirklich auf dem absteigenden Ast sind die iPods und das sind sie aber auch schon länger. Ja. Also die iPod Touches oder die iPods ohne Touches? Das ist eine Gesamtkategorie, verstehe. Leider. Ja, aber das ist, die sind auf alle Fälle auf dem absteigenden Ast, was auch vom Wachstum her nicht mehr so, also vom Wachstum her nicht mehr so gut ist, ist das iPhone. Verstehe, ja. Also das ist die Ableitung quasi schon, das Ding. Genau, das ist schon die Ableitung. Das ist, die haben 7% mehr verkauft als im Vorjahresquartal, also im gleichen Vorjahresquartal. Aber das ist halt, es steigt halt nicht mehr so rasant. So, also die zweite Ableitung ist schon quasi so. Ja, die ist ganz gefährlich. Ja. Bei den iPads geht es einfach mit 65% also Stückzahlsteigerung. Ja, das ist, da ist noch wirklich Schlaraffenland am Start. Und bei den Macs geht es ein bisschen bergab. Ja, da ist wirklich so, okay, 2% Verlust an Stückzahl im Umsatz. Da kommt jetzt halt auch so langsam diese keiner kauft mehr Desktop-Computer-Flaute an. Das glaube ich auch, und sie haben trotzdem 7% Umsatz gewinnen. Also sie machen es immer noch richtig. Ja, vielleicht werden die Dinge halt wieder teurer jetzt oder so, weiß ich nicht. Aber Angst um Apple braucht man sich wirklich nicht machen an der Stelle. Ja. Ja, es ist halt irgendwie so, ich habe schon gelesen, 2013, a year to forget for Apple. So, jetzt schon. Ja. Ich glaube, du hast da recht, dass da jetzt schon gerne was tot geschrieben wird, jetzt weil es halt irgendwie langweilig ist, nochmal zu schreiben, ist eh alles super. Was interessanter war dabei bei diesem Conference Call, war so ein paar Aussagen von Herrn Koch. Ja. Ja. Der Koch hat nämlich gemeint, wir haben überraschende und exciting Products für Herbst und 2014. Was so ein bisschen heißt, okay, vor Herbst gibt's nichts. Ja, natürlich. Zum einen, was dann wirklich echt lange ist. Dann ist ein Jahr lang wirklich Produktflaute gewesen. So kein einziges. Irgendwas. Also der iMac ist viel zu spät erschienen, als angekündigt, aber ansonsten kein neues Gerät seit den Herbst letzten Jahres, und das ist schon krass. Ja, aber wann kam denn das iPad Mini? Ja, so um den Dreh. Echt? Kam das schon im Herbst? Ich dachte, das kam. Ja, stimmt, das ist ja erst früher. Nee, macht Sinn. Ja. Und dann hat der Koch noch gesagt, so, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen lang mit dem iMac, wenn wir das so gewusst hätten, dann hätten wir es erst Anfang des Jahres angekündigt. Und vielleicht hätten wir es vielleicht eher besser das Anfang des Jahres ankündigen sollen. Da wäre das Loch nicht so groß geworden. Ja, Hindsight ist 2020, ja. Genau. Das. Dann hast du irgendwie noch so, es gibt mehr Dividende und Apple kauft Aktien zurück, aufgeschrieben. Das sind ja immer so Sachen, die mir zwar rational durchaus klar sind, aber dann irgendwie nicht viel sagen trotzdem. Das mit der Dividende an sich ist nach wie vor interessant, weil es halt ein Kursschwenk war. Also es gab ja lange Zeit überhaupt nichts, so ungefähr. Und die andere Geschichte ist, sie haben so ein Buyout-Programm, irgendwas, weiß ich nicht, was sie schon länger gestartet haben, wo sie sich einfach ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Aha. Und da gab es auch irgendeine Ansage, vielleicht hat Apple so viel Kohle in der Hinterhand, damit es dem ganzen Aktiengedöns entfliehen kann, wenn es zu sehr auf diese Kursgeschichte geht. So, und das ist halt Aktiengedöns. Davon. Das Aktiengedöns. Ja, da war ja gestern diese Dow Jones Geschichte, wo irgendwie der Associated Press Account gehackt wurde und dann irgendwie was getwittert hat, ich weiß gar nicht was, woraufhin dann der Dow Jones irgendwie abgestürzt ist. Und dann natürlich gleich wieder hoch ist, nachdem dann das aufgeklärt wurde, aber sehr absurd. Ja, eben. Und das ist alles sehr absurd. Und ich glaube, dass schon von der Aktionärsseite her so Apple da sein Hoch gesehen hat jetzt gerade mal. Und ich glaube, diesen Kursschwankungen sich aussetzen und da dem zu entfliehen, halte ich nicht für den schlechtesten Move auf lange Frist. Die Frage ist, ob sie es wirklich machen. Mal sehen. Jetzt kommen ja erstmal dann neue iPhones und neue Betriebssysteme und Gedöns. wo wir zu auch gleich noch kommen. Aber vorher müssen wir noch einen Wermutstropfen, ja, Wermut. Ja, verkünden. Man kann in App Store Texten jetzt keine Emojis mehr benutzen. Nö. Das ist wirklich traurig. Ich habe mich immer so gefreut, wenn Sophia da kleine Herzchen reingemacht hat in ihr Update. Hast du das? Ja, ja. Nicht gesehen. Doch, doch. Hat immer so Herzchen mit reingemacht in ihre Update-Texte und ja, das geht jetzt alles nicht mehr. Ja. Keine Smileys mehr, keine kleinen Babyrobben. Ne, Babyrobben gibt es ja eh nicht. Aber auch keine Pandas mehr. Ganz schrecklich. Die Frage ist so ein bisschen, warum? Wahrscheinlich. Naja, ich gehe davon aus, dass da halt viel, dass es halt übertrieben wurde wieder mal so und dann irgendwie die Spammer halt drauf gekommen sind, da kann ich jetzt irgendwie 20.000 Sonnen reinmachen und dann sieht es irgendwie toll aus im App Store oder so, keine Ahnung. Und da haben sie wahrscheinlich abgedreht. Tja. Nun ja. Aber von Apple gibt es noch mehr Neuigkeiten. Gerade frisch, vor einer Stunde oder so, wurde angekündigt, dass die WWDC jetzt angekündigt ist. Und dass man dann irgendwann demnächst morgen Tickets kaufen werden kann. Werden sollen können. Hätte, ja, müssen. Also um 10 Uhr AM PDT. Ja, was 19 Uhr hiesiger Zeit entspricht. Mhm. Nun, das nochmal als Service, weil ich auf Twitter schon gelesen habe, es wäre 21 Uhr, das ist leider falsch. Da gibt es dann wahrscheinlich keine Karten gemacht. Mehr. Wir hätten jetzt natürlich sagen können, hey, ja, 8. Nee, ich glaube, also die meisten sind ja nicht so. Doch schon zum Timezone-Rechnen fähig. Es gibt da ja auch Webseiten für. Ja, ja, wobei die ganzen WWDC-Alert-Webseiten ja erst losgingen, nachdem er es so auf Twitter schon gelesen hat wieder. Ja, wobei das war halt irgendwie auch ungewohnt. Also das ist auch ungewohnt jetzt, weil es ist halt das erste Mal, dass so der Vorverkaufstermin tatsächlich angekündigt wurde im Vorfeld. Ich bin sehr gespannt, was das bedeutet für die Verfügbarkeit der Webseite morgen. Ich vermute nichts Gutes. Ich habe es ja vorher auch überlegt, wobei ich mir schon denke, bei so Produktlaunch ist ja der Apple Store eigentlich immer überladen, überlastet. Ja. Aber Entwickler gibt es schon verdammt viel weniger als Leute, die ein iPhone wollen. Also eigentlich sollten sie das im Griff haben, das heißt aber wiederum, dass dann 2 Minuten Zeit hast und dann ist weg. Ja, oder also, so. Ja, ich glaube, erstens glaube ich nicht, dass sie es im Griff haben. Und zweitens glaube ich, dass es halt in der Tat dazu führt, dass die Verkaufszeitspanne wirklich nochmal wesentlich kürzer wird als die 4 Stunden letztes Jahr. Ich glaube, es waren 4 Stunden, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also es waren auf jeden Fall ein paar Stunden, und ich glaube, dieses Mal wird man es eher in Minuten messen. Ja. Tja. Wir sind gespannt, ob wir Tickets kriegen. Aber wenn wir keine Tickets kriegen, ist auch irgendwie halb so wild. Also ist schon irgendwie traurig, weil keine Labs und keine Leute wiedersehen. Aber was zumindest die Sessions angeht, die kann man sich jetzt sehr, sehr, sehr zeitnah angucken und nicht nur so zeitnah wie letztes Jahr, das heißt irgendwie gleich nach der Konferenz, sondern noch zeitnäher jetzt schon während der Konferenz. Das ist so die Aussage. Aber ja. Während der Konferenz kann natürlich auch sehr flexibel sein. Es könnte auch sein, dass so am Ende der Konferenz das erste Video eintrudelt. Naja, nein, aber so wie Sie das schreiben, ist das schon so, dass Sie innerhalb von wenigen Stunden so nach einer Session so ein Video posten werden. Also so liest sich das zumindest. Ja, ich denke mir auch, also wenn Sie es wirklich vorhaben, dann haben Sie auch ein Team in place, das es einfach macht. Hm. Und dann wird es einfach darunter gearbeitet parallel. Ja. Also das ist ja nicht, ist ja weder Magie, noch ist es so, dass Apple das jetzt nicht leisten könnte, die Frage, also. Wenn Sie nicht so Schiss hätten davor, dass irgendjemand was Falsches sagt, dann würden Sie es auch live streamen, glaube ich. Aber wenn man so die Vergangenheit mitverfolgt hat, dann wurde schon öfter mal auf einer WWDC-Session ein Schimpfwort benutzt oder sonstige Dinge gesagt, die nicht ganz abgeklärt waren. Und da hat Apple, glaube ich, Horror vor. Ja. Dass dann irgendwie so der Apple-Engineer, der irgendwas von Shit erzählt, plötzlich im Internet und auf YouTube steht. Gibt es sonst noch irgendwas Neues? Eigentlich nicht. Moscone West. Ja. Die Anzahl der Tickets haben sie gar nicht reingeschrieben, oder? Nö. Wie viele Leute sie so reinlassen? Sie machen das halt wieder voll. Das ist ja irgendwie auch trivial mittlerweile für Apple. Und wenn man Glück hat, kriegt man ein Ticket, glaube ich. Mhm. Mhm. Wir sind gespannt. Wir berichten dann nächste Woche. Wir waren so vorbereitet zu nölen, dass es noch nichts Neues gibt zur WWDC. dass wir noch nichts drüber wissen und jetzt haben sie es angekündigt. Ja. Mit einem Tag Vorlauf, das ist zwar, glaube ich, für die großen Firmen immer noch eine Katastrophe, aber ja, es reicht, glaube ich, um hinreichend große Panik morgen zu erzeugen. Ja, wenigstens ist es morgen außerhalb der Arbeitszeiten in Deutschland. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich weiß nicht. Hm. Je nachdem, wer das wo für wen kaufen muss. Schade, dass die Telekom noch nicht drosselt, dann hätte man, nee. Es ist ja auch schon Ende des Monats, das wäre auch schon voll aktiv wahrscheinlich. Mhm, eben. Da hätte man so einen Vorteil, wenn man noch richtiges Internet, nee, egal. Nu ja, nu denn. Wir haben dann dieses Mal tatsächlich auch mal wieder Feedback. Oh. Ja. Aha. Und nicht nur Fragen, sondern sogar auch einen Promo für einen anderen Podcast. Und den würde ich dann auch gleich mal spielen, wenn meine App das zulässt. Ja, hallo liebe Kollegen vom Fanboys Podcast und natürlich die Hörer an den angeschlossenen Geräten. Wir wollen uns kurz vorstellen. Zum einen hört ihr Julia Schramm. Hallo Julia. Hallo. Ja, und mein Name ist Malte Kirchner und zusammen machen wir den Was geht ab Podcast, der in loser Folge alle 4 Wochen erscheint. Ja, Julia, wie würdest du unseren Podcast am besten beschreiben? Wir unterhalten uns über das Leben. Ja, nicht ganz. Also wir haben ja schon auch eine kleine Einschränkung, dass es halt mit Schwerpunkt auf digitalem Leben und was man im Internet alles so erleben kann und was man mit dem Internet erleben kann. Und das haben wir ja in der letzten Folge mit dem USA-Podcast auch gemacht, wo wir dann also diese Ideen von Digitalität auch auf so eine Reise angewandt haben und geguckt haben, wie ist die Wi-Fi-Situation in den USA und so weiter. Ja, aktuell geht es um Revolutionen und wie das mit dem Internet zusammenhängt. Falls wir also euer Interesse geweckt haben, schaut doch einfach mal oder besser hört doch mal rein. Ihr findet uns unter podcast.wasgehtab.com. Julia, ich glaube, das war's von uns, oder? Genau, wir haben einen ganz spannenden Gast, den Stefan Urbach, der sich auch mit Revolutionen auskennt. Also schaltet rein. Ja, Promos spielen wir immer gerne. Da kann man dann irgendwie so ein bisschen die Podcast-Kollegen noch ein bisschen pushen. Und was ich nicht unterstützen möchte, eigentlich sind mehr Wortspiele zum Thema ab. Was geht ab? Das ist schon ein bisschen Schmerzkratze so. Ja, ich habe auch versucht, das gerade zu suchen in meinem Instacast gleich zum Abonnieren und da habe ich es nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es wegen Zusammenschreiben ist. Ja, wegen Zusammenschreiben. Was geht ab auseinandergeschrieben? Findet der nicht, aber es vielleicht liegt vielleicht noch als Keyword irgendwie hinzufügen beim iTunes. Naja. Aber dann findet man den und kann man da auf anhören oder auch abonnieren. Das 2 Folgen gibt es jetzt schon. Ja, das empfehlen wir. So. Dann habe ich, wie gesagt, noch in der Tat ein Fragenfeedback. Da muss ich jetzt auch gerade so ein bisschen wursteln. Aber das sollte auch gleich kommen hier. Dumm-di-dumm. Grüß dich, Fanboys, da ist der Schorsch aus Minger. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Mac neu aufgesetzt, ohne Time Machine Backup, klimbim, alles normal. Alles Time Machine Backup ist ja noch da. Jetzt darf ich gern das alte Backup behalten, aber halt nicht die ganzen Versionen. Geht das jetzt irgendwie, dass ich das Backup konsolidieren tue? Da hat mich tierisch gefreut. Merci. Ja, hast du da eine Idee? Also vielleicht sollten wir erst nochmal übersetzen, was die Frage war. Also ich hätte jetzt eher andersrum gemacht, praktisch so geantwortet, aber ich weiß nicht so genau. Also die Frage war, ich habe hier eine alte Time Machine, auf der ich auch regelmäßig Backups gemacht habe. Ich habe die jetzt nicht verwendet, um meinen Mac wieder neu aufzusetzen, sondern habe einen neuen, frischen Mac aufgesetzt, möchte jetzt aber dieses Backup schon auch aufheben, aber nicht in der Version mit allen Vorversionen, sondern quasi nur den aktuellen Snapshot. Ah, das ist die Frage, weil ich habe mich gerade gewundert, unter Konsolidieren hätte ich was anderes verstanden. Was da ganz einfach geht an der Stelle ist, obwohl es nicht, ich glaube nicht unbedingt als Time Machine, also nicht mehr mit Time Machine erreichbar, aber so, man kann da per Hand reinklicken und dann einfach das aktuellste Backup nehmen und das rauskopieren. Dann hat man genau den einen Snapshot irgendwo hinkopiert und dann den Rest löschen. Dann hat man zumindest das ausgedünnt, also die ganzen Zeitinformationen an der Stelle, weil diese ganze Time Machine Backuperei basiert ja immer noch auf Hardlinks, auf Files, auf die Geschichte und beim Rauskopieren werden halt daraus wieder die einzelnen Dateien. Und genau die Version. Also das würde ich jetzt vorschlagen an der Stelle. Kannst du per AFP machen, oder? wie auch immer, ob angesteckt ist, dann ist auch, also ist stimmt, ja unklar, stimmt, auf ja. welchem Medium das Time Machine Backup ist. Also, ja, das, also ich bin jetzt mal von einer Time Capsule ausgegangen, irgendwie absurderweise, aber es muss ja gar keine Time Capsule sein, ja. Habe ich eigentlich schon von meinem fucking Snafu erzählt, was die Time Machine angeht? Nee, mach mal. Ich habe ja eh die Time Machine nur so als Luxus-Backup, weil ich alles andere irgendwie in Git und Dropbox und ich habe so viele Rechner, dass ich überhaupt gar nicht in der Lage sein will, einen Rechner wieder komplett herzustellen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Auf allen muss ich irgendwie alles haben. Und trotzdem habe ich es jetzt mal laufen lassen, lange Zeit, für meinen MacBook Air zu Hause. Und irgendwann hat er dann gesagt, oh, das ist jetzt nicht so schön mit dem Backup. Ich glaube, ich muss es neu machen. Okay. Was, ich habe nichts getan. Ja, wusste nicht, woran das irgendwie liegt. Und was passiert ist, ist das Dateisystem auf dem Encrypted Disk Image in der Time Machine, in der Time Capsule, ist halt kaputt. So. Okay. Und das ist auch unreparierbar kaputt. Da gab es noch ein paar Hinweise, wie man jetzt sich auf die Time Machine, also wie man sich in die Time Capsule einloggt, dann das Ding auswirft und trotzdem FS-Checker, also Reparatursachen machen kann. Falls das klappt, ist gut. Ja, das macht er wohl auch nicht komplett automatisch. Aber wenn es nicht klappt, hast du halt einfach so das Feature von Time Machine, nämlich dass dein komplettes Ding mal gebackupt ist und auch noch Revisionen hat, halt einfach weg. Und meine Time Capsule war halt so 20% voll nur. Ich weiß nicht, ob das mit, wie heißt es denn, Dark Sleep Smart... Dark Sleep hört sich jetzt so nach Science Fiction an. Nee, das würde ich gerne gucken im Kino. Dark Wake? Wie auch immer. Diese, Dark Wake, ja, hört sich auch. Das User Feature, auch so an, das neue, ich glaub, das Mountain ist Lion. Ja, ja. Da heißt es anders. Also für... Auf alle Fälle diese Geschichte, dass er ab und zu mal aufwacht und dann irgendwie iCloud und alles Mögliche abgrast und dann wieder schlafen legt und eben auch ein Time Machine Backup macht. Das hatte ich in letzter Zeit mal wieder an. Und ansonsten bin ich mir keinerlei Schandtaten bewusst. Der Laptop ist meistens zu Hause. Also der ist wirklich so ein MacBook Air, dass er vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer wandert und ab und zu mal angesteckt wird. Und ab und zu klappe ich mal wieder zu und wieder auf. Ansonsten habe ich da eigentlich nichts mit gemacht. Und ich bin, ja, entsetzt, weil dafür würde ich es machen. Ja. Time Machine. Ja. Ja. Wenn es funktioniert, ist okay, aber und ich habe das schon von mehreren gehört, dass diese Situation, dass das Backup jetzt korrupt ist und einfach ein komplett nochmal neu starten muss, so als das wäre auch nämlich, wenn ich so da okay drückst, dann musst du halt einfach mal deinen kompletten Rechner nochmal backupen, was übers Netz ja auch nervig ist und lange rumstehen lassen. Und das ist wohl gar nicht so selten. Das ist ja doof. Ja. Ja. Das war auch mal so eine Sache. Time Machine, beziehungsweise Dateisystem. Ja? Irgendwie ist es bei HFS Plus geblieben. Okay, ZFS war nicht wirklich so eine tolle Alternative, aber irgendwas. Aber jetzt mit macOS 10.9. Ich weiß, auf der WWDC ja vorgestellt wird, TM. Das hat man noch gar nicht erwähnt, die neuen Versionen von OS X und Mac ist, das heißt nicht mehr Mac, von OS X und iOS. Ja. Wird es geben an der Stelle, wir werden sie dann in die Hand kriegen, also das heißt auch umgekehrt vorher nicht. Und vielleicht gibt es da irgendwas, weil sie haben zumindest an diesem Core Storage Layer ja viel gemacht und. Ich warte ja immer noch auf macOS 11. Das wäre echt langsam mal an der Zeit. Du musst einfach nur 10 lauter machen. Du musst es nicht bis... Ja, ja. It goes to 11. ja, ich fände das schon gut. So. Vor allem, weil halt dann auch endlich mal die Decade vorbei ist, die jetzt schon seit 14 Jahren andauert. Aber da sind wir noch nicht. Also dafür sind sie so in Transition an der Stelle. Nee, ich glaube es auch nicht. Weil also, ich glaub, das würde mich sehr wundern. Ich weiß nicht, also wenn ich nämlich so einen großen Switch mir überlegen würde, also von wirklich einer großen Versionsnummer, dann habe ich eher so das Gefühl, der Übergang wäre so ähnlich, wie er jetzt zwischen 9 und 10 war. Mhm. Das heißt, wir haben so ein gekapseltes Kompatibilitätsmodus-Ding, was nicht lange leben wird und was ganz Neues. Ja. Und das da ganz Neue ist wahrscheinlich sehr iOS-ig. Und da sehe ich sie vom Konzept her überhaupt nicht, weil sie sich langsam da so zu iOS hin anflanschen und dann ein Dokument Versionierungshandling eingebaut haben über zwei Betriebssystemversionen schon, das überhaupt keinen Spaß macht. Und dann noch von links hinten die. Ja, gut, aber also historisch gesehen war Apple jetzt auch nie eine Firma, die es gescheut hat, irgendwie zweimal die gleiche Technologie zu entwickeln, schon allein aus Geheimhaltungsgründen. Ja, also. Ein harter Cut, ich fänd's geil. Ja. Ich muss sagen, ich fänd's geil, ein harter Cut auf dem Desktop. Fände ich auch super. Harter Cut mit so einer kleinen Blue Box. Ja. Vielleicht kriegen wir das ja. Wenn wir Tickets kriegen, sehen wir es auch live. Ansonsten. Tipps im Internet. Ja. Ja. Die Keynote sieht man ja auch im Internet, oder? Mhm. Ich muss fragen, weil ich habe die. Aber nicht live. Ich habe die noch nie im Internet gesehen. Die nicht Keynote. Live, sondern halt so genauso wie alle anderen Keynotes kurz danach gepostet. Hm. So. Ja, ja. Es wird spannend. Mal sehen, was. Also gerade OS X interessiert mich so richtig. Für iPhone, was soll da noch viel passieren? Ja, so, sag mir jedes Mal und dann kommen doch wieder irgendwie. Ja, iPhone hat jetzt einen Mini-Beamer eingebaut und dann noch Infrarotkamera. Hm. Und Flügel. Nee, das war Red Bull. Ach so, ich meine Quadrocopter. Ein Quadrocopter. Mhm. So, bei den Schrauben, wo jetzt keine Schrauben mehr sind, da kommen kleine Quadrocopter raus. Ich finde es ja lustiger, wenn es ein Airbag einbaut. Ein Airbag. Das hat einen Motion Sensor. Wenn es runterfällt. Ja. Ist ja mein iPad Mini in Tokio runtergefallen. Und schlecht gesplittert. Echt, das sieht aber so aus, als könnte es gar nicht splittern. Das ist so toll. Ja, sollte so denken. Aber wenn es auf die Ecke fällt, dann... Die Ecke. Nicht so super. Hm. Ja. Ja. Tolles iPad Mini. Und du wartest jetzt auf ein Retina Mini, oder? Du hast nicht gleich ersetzt. Ja, nee, das irgendwie... Ich glaube, ich warte auf ein Retina Mini. Aber das wird dann wieder schwerer und dicker. Ist auch nein, nein, ja, nein, nein, nein, nein. Das große iPad wird dünner und die Batterielaufzeit wird halt eine Stunde. Ach, du Troll. Egal. Naja, bei High Performance Games ist es jetzt schon so. Also ich habe bei Badlands zum Beispiel, wenn du eine Stunde spielst auf dem iPad 3, bist du auch schon wirklich so von 90% auf 20% runter oder so leider. Krass. Also es ist wirklich so, wenn der unter Volldampf ist, dann hält der auch kaum. Aber unter Volldampf ist er halt so gut wie nicht. Das stimmt, ja. Also die Stromsparfunktion ist einfach dahingehend gut. Ja, und da ist aber eine ganz interessante Geschichte, dass dadurch, dass alles geht, die Entwickler gar nicht mehr so viel Incentive haben, wirklich was performanter zu machen an der Stelle, weil dieses Stromsparen kriegst du ja so nicht mit. Mhm. Also wenn du nicht ein altes Gerät noch unterstützen musst, das es einfach nicht drauf hat, das in der Geschwindigkeit abzuspielen, dann hast du ganz wenig Anlass. Ja, gut, du kannst das Instrument schon gucken, wie viel Strom du verbrauchst und so. Ja, du kannst, aber es ist halt so, es läuft ja alles. Tja. Also das implizite Incentive ist da ein bisschen weg. Das wird alles noch schlimmer. Stimmt, wir haben auch schon lange kein Feedback mehr bekommen von wegen hier, ihr braucht zu viel Strom und so. Ja, aber im Verhältnis auch, weil wir besser sind. Ja, im Verhältnis zu den anderen Apps brauchen wir halt auch wenig. Stimmt. Ja. Hm. Naja. Na gut. Wir haben hier noch die Konsumkategorie, die sich von hinten langsam reinschleicht. Ja, von ganz, ganz hinten. Ja. Pebble SDK ist draußen, haben wir ja letzte Woche gesagt. Ich habe ja gemeint, ich muss da ein Watchface machen. Habe ich dann doch nicht gleich gemacht, aber einen Tag später. Ja. Und ich habe nichts Großartiges. Ich wollte mir nochmal das SDK angucken und hatte so die Idee, die Uhrzeit so um 90 Grad gedreht anzuzeigen. Also einerseits, weil es ein bisschen breiter ist, man die Zahlen dann ein bisschen größer machen kann. Mhm. Guckst du mal so auf die Uhr. Ja, und andererseits auch, weil ich gerne auf die Uhr gucken will, während ich irgendwie tippe oder so. Was dämlich ist, weil rechts oben ist auch eine Uhr am Rechner. Ja. Aber da ist es besser im Sichtfeld als so rum. Und dann wollte ich das mal ausprobieren. Und es funktioniert ganz gut. Ja, aber zum Zeigen ist es wirklich gut. Kannst du so machen, ja. Den Spartaner-Gruß hier. Also mit so meinen wir so die Handgelenk umdrehen, weg von einem und dann so Hand nach oben. Genau. Mit wie auch immer, wie die Fingern man so will. Je nach Gegenüber. Ja. Habe ich gemacht. Das war eine ganz interessante Erfahrung, weil das hat natürlich keinen Simulator oder so. Okay. Das heißt, du alles, was du machst, musst du erstmal so machen, dass es baut und dann halt auf die Uhr rüberziehen. Ich habe da angefangen, wie die iOS-App noch nicht approved war. Das heißt, man musste noch mit einem separaten Bluetooth-Stack dann irgendwie Kommandozeilen-Push-Zeug machen, was ganz schön ist, weil du es dann ins Build-Script einbauen könntest, theoretisch. Praktisch ist nervig, weil er nicht mit zwei Sachen gleichzeitig sprechen kann, also die Pebble nicht. Und dann habe ich halt die Uhr nicht mehr, die Notifications jagt währenddessen. Und jetzt ist es halt so, dass du im Endeffekt einen kleinen Webserver startest, da das PBW-File hinlegst. Das dann über die iOS-App. Und dann einfach über die iOS-App installierst. Ist natürlich aber trotzdem ein recht anstrengender Roundtrip. Ja. Ja, und vor allem, du musst es da dann wirklich immer erst löschen und wieder installieren, das geht mit der Kommandozeile an sich besser. Was ein bisschen creepy ist, dass du halt überhaupt keine Debug-Variation hast. Also ich würde auch, es gibt sehr viele schöne Watchfaces auf mypebblefaces.com und auch so in dem Watchface-Thread auf der Get Pebble-Seite. Mhm. Das ist klar, es gibt keinerlei Info, wie gut die performen jeweils. Also du kannst da nicht wirklich reingucken und du kannst schon leaken. Also ich habe schon auch, dadurch, dass ich ein paar Beispiele angeguckt habe, also so ein paar Sachen hätte ich nicht gemacht, wenn ich die da nicht gesehen hätte. Man muss praktisch so ein Bitmap, wenn man das zeichnet, weil die Uhren, meine Zahlen sind quer und deshalb habe ich nicht den automatischen Textlayer benutzt, sondern ein Bitmap. Den muss man dann auch wieder freigeben. Also da gibt's Code dafür, den man machen muss. Und ich weiß nicht, ob den alle machen. Und ich hatte auch schon so Situationen mit Watchfaces, wo die Uhr dann so ein bisschen creepy Sachen gemacht hat. Ja. Und ich glaube schon, dass das schwierig ist. In was programmierst du die Uhr eigentlich? Das ist C. C. Ja, das ist C und mit so ein bisschen Strukturanleihen von iOS. Also es gibt da so Layers auch, die man dann positionieren kann. Es gibt auch so Animationsgeschichten, die ich noch nicht gemacht habe mit Callbacks. Also im Endeffekt hast du ein C-File, wo du dich anmeldest für die verschiedenen Callbacks. Also entweder pro Minute oder pro Sekunde. Okay. Dann zum Start und zum Ende, zum Erscheinen, zum Verabschieden. Und dann kannst du halt Dinge machen. Verstehe. So. Also Event-Händler. Ich habe mir da so eine Zelda-Watchface installiert von diesem Pebble Watchfaces. Und die hat halt irgendwie auch enorm Strom gezogen. Weil da irgendwie pro Sekunde halt sich irgendwie so das Triforce dreht. Und das ist halt so im Prinzip schon fast das Maximale, was du da an Strom ziehen kannst für die Uhr. Da bilde ich mir auch ein, dass mein Watchface echt Deluxe ist. Also ich habe da den, also einerseits habe ich es jetzt ständig aktiv und ich hatte jetzt relativ lange Laufzeiten von den Batteriezeiten her. Und ich habe halt echt den Code eingebaut, dass keins dieser Bitmaps sich updatet, außer es muss. Also es ist wirklich so, nur die Minute updatet sich dann innerhalb der Minute oder halt die Stunde oder die ganze Zeit, wenn sie wirklich muss. Und bei allen Code, den ich bisher gesehen habe, war da immer To-Do. Mach das irgendwann mal. Und ich glaube, also gerade für die Pebble finde ich es schon wichtig. Mhm. Und ja. Genau, klar. Könnt ihr euch runterladen, könnt ihr auch den Quellcode angucken, der ist jetzt nicht so berühmt, aber ich glaube, er ist ganz sauber. Mhm. Und ja. Die Dom Sideways-Uhr. Sideways. Tja. Ich habe auch noch so einiges mitgebracht hier für den Konsum. Zuerst möchte ich mal ein Spiel empfehlen. Und zwar Kentucky Route Zero. Das hat jetzt nichts mit irgendwie Kentucky Fried Chicken zu tun, was irgendwie so meine erste Assoziation bei Kentucky war und ist. Nein, das ist ein Adventure. Aber es ist irgendwie schon eine neue Interpretation so dieses Genres so ein bisschen. Okay. Kommt irgendwie über Kickstarter auch. Gab es ab Januar schon den ersten Teil. Jetzt für April ist noch der zweite Teil schon angesagt. Wird insgesamt 5 Teile oder 5 Akte haben. Und ist eine sehr spooky Geschichte. Du kommst da irgendwie, du hast einen Laster. Es gibt eigentlich keine Exposition. Du kommst mit deinem Laster irgendwo an, hast einen Hund dabei und redest dann an der Tankstelle, wo du ankommst, mit dem Tankstellenwart. Und in diesem Gespräch spinnst du dir deine eigene Exposition eigentlich. Mhm. Ja, also du sagst halt irgendwie, das ist mein Hund und sein Name ist. Und dann hast du so 3 Optionen. Mhm. Ja, irgendwie heißt Blue oder heißt irgendwie Fido oder was auch immer. Und dann heißt der Hund halt auch so. Ja, also so einerseits so dieser Gedanke, so dass du deine eigene Exposition so ein bisschen spinnst, fand ich sehr interessant. Und du hast in Gesprächen auch immer Optionen, um direkt quasi die Geschichte zu definieren oder irgendwie so über einen Schlenker. Ja, es gibt schon so Fixpunkte quasi, es gibt viele Fixpunkte. Also du bist immer so dieser Lastwagenfahrer, der für den und den diesen Lastwagen mit Antiquitäten fährt. Mhm. Aber wie du da hinkommst, das selbst zu realisieren, ist dir dann freigestellt, ob du das irgendwie behauptest oder ob du da irgendwie so durch um einen Umweg hinkommst. Das ergibt sich dann im Spiel so ein bisschen. Mhm. Auf die Art und Weise ist es auch ein bisschen wie ein Text-Adventure. Okay. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Text-Adventure zum Klicken. Ja. Und die Grafik ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr großartig. Also die Grafik ist so ein bisschen vom Stil her wie Another World. So dieses Vektor, sehr stilisierte Seitenansicht-Ding. Mhm. Ja. Und was ich auch faszinierend fand, ist, dass pro Szene das alles zoomable gelöst ist. Also wenn du jetzt irgendwie so quasi durch diese Tankstelle durchgehst und ins Tankstellenhäuschen, um den Computer zu bedienen, dann fährt die Kamera halt einfach ein bisschen rüber und zoomt rein. Ja, und das ist nicht irgendwie so, es sind keine Screens, sondern das ist halt irgendwie so ein großes Ganzes, wo die Kamera dann so ein bisschen reinzoomt und wieder rauszoomt und es hat so ein bisschen was von Zoomable Interface. Ja, also das fand ich an der Stelle eigentlich auch ganz hübsch. Ich habe es nicht wirklich gespielt, sondern nur kurz reingeklickt, dass da eben so eine Tiefe entsteht trotzdem. Das ist so bei Another World ist es noch teilweise so ein bisschen flach, aber sie haben so mehrere Ebenen und wenn du so reinzoomst in irgendwas, da drehen sich die Dinge dann auch. Und das mit der Mischung mit dem Grafikstil, der eher so ein bisschen flaches, einfarbig geschädetes Flächen hat, finde ich irgendwie echt großartig. Das ist so ein ganz, ganz eigener Grafikstil. Ja. Und was mich halt an dem Ding vor allem fasziniert, jenseits von allen Grafik- und technischen Dingen, ist, dass es eine sehr interessante Story erzählt, auf eine sehr eigene Art und Weise. Also es hat so ein bisschen, also ich fühle mich teilweise an David Lynch erinnert. So. Mhm. Also es irgendwie passieren seltsame Dinge und du stehst daneben und guckst dumm. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Sache ist. Aber es hat so ein bisschen was, es ist irgendwie so, Magical Realism ist, glaube ich, das, was die Entwickler so anstreben. Ich weiß nicht, ob das mir als erstes eingefallen wäre als Beschreibung, aber ich glaube, es trifft es auch ganz gut. Es hat irgendwie immer so ein bisschen, du bist dir nie sicher, was diese Realität kann, in der du da agierst und wie die ist. So, also es ist irgendwie, es fühlt sich an wie, wie normal, in Anführungszeichen, aber du bist dir nie sicher, gibt es da jetzt irgendwie Geister oder ist da irgendwie ist was Übernatürliches im Spiel und kann ich jetzt plötzlich fliegen oder irgendwas? Ja, das ist jetzt bloß ein blödes Beispiel, das kommt nicht wirklich vor. Es spielt so ein bisschen mit deiner Erwartung an Realität, das fand ich sehr interessant. Und die Szenarien, die du da erkunden kannst, die sind auch ganz, ganz toll. Und was ich noch besonders, also ich spoilere jetzt ein bisschen, du kannst da auf so einer Overworld-Karte quasi mit deinem Lastwagen rumfahren von einer Szenerie zur nächsten. Und ab und zu fährst du so an Sachen vorbei, die jetzt irgendwie konkret gar nichts mit der Story zu tun haben. Du kannst aber anhalten und gucken. Ja, also so ein Beispiel, ich fahre so und neben mir poppt dann so ein Icon auf Airplane. So, und dann, okay, gucke ich mal an, Airplane. Und dann halte ich so mit dem Laster an und dann sind da zwei Leute, die barfuß so eine kleine Propellermaschine den Highway runterschieben. Okay. Die kannst du angucken und dann erzählt er dir so eine kleine Geschichte, so von wegen, ja, hier, die schieben hier barfuß und die der Gummi von den Flugzeugreifen ist auch schon ziemlich durch und demnächst müssen sie es vermutlich tragen und so. Und du denkst dir so, hä? Aber so auf eine positive Art und Weise. Also es ist ein Spiel, das so ein bisschen zu verweilen einlädt, zum Gucken und sehr atmosphärisch ist. Das fand ich sehr, sehr cool. Ist für Mac, PC und Linux, oder? Genau. Und was mir noch aufgefallen ist beim Starten, dass die Maus irgendwie extrem wonky eingestellt war. Ich weiß nicht, ob man das da wieder hinkriegt. Also war irgendwie viel zu schnell. Okay. Hat nicht so das System-Setting genommen. Hast du so, nachdem du es wieder beendet hast? Oder? Nee, wäre im Spiel. Also okay. Ich hätte im Spiel, da gibt es auch nicht noch so Maus-Settings, ich hätte was einstellen können, habe ich nicht großartig gemacht. Ja, also das war so eine Geschichte und die andere war, ich beim Anfang bei der Tankstelle, dann konnte ich nicht zum Tankstellenwärter laufen ordentlich, weil ich ein bisschen zu hoch geklickt habe. Also da war es so ein bisschen fummelig. Okay. Ist es im Spiel weiter auch so oder ist dir das überhaupt nicht aufgefallen? Ist mir nicht so gut wie nicht aufgefallen. Also es hat ja so dieses bisschen komische Interface, dass du irgendwie so einen Metallstab quasi einen virtuellen irgendwo reinsteckst und dann so ein Hufeisen sich um den rum düngelt, wenn du irgendwo hinlaufen willst. Da ist mir jetzt aber nie aufgefallen, dass er irgendwie jetzt wonky reagiert hätte. Ich habe es mit dem Touchpad gespielt, keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat. Mhm. Aber so, ja, nee. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Ich möchte auch dazu empfehlen, das Interview mit den Entwicklern. Vorher oder nachher? Ist es spoilerig? Gerne auch nach dem ersten Akt. Also ich glaube nicht, dass ich großartig viel spoilern, aber das Interview ist halt jetzt vor allem aus der Perspektive so nach dem ersten Akt geschrieben, auch mit Ausblick auf den zweiten schon, der jetzt eben, wie gesagt, im April eigentlich noch erscheinen soll. Das wird jetzt langsam auch knapp, aber mal gucken. Und ist sehr interessant, weil sie so ein bisschen die Hintergrundgeschichte und ihre Inspirationen und Also sie reden halt dann auch davon, dass sie irgendwie als Kind viel Colossal Cave gespielt haben, was also das erste Text-Adventure war. Und dass sie so ein bisschen so eine Geschichte erzählen wollen und dass sie sich eher als Künstler sehen. So. Und ist vielleicht ein bisschen prätentiös, so, mhm. aber fand ich dann doch sehr lesenswert, weil es so ein bisschen Background gibt noch zu dem Spiel. Okay. Ja. Irgendwie Humble Store kann man für $25 die 5 Akte kaufen. Ich glaube, man kann die Akte auch einzeln kaufen. Ist mir jetzt allerdings nicht über den Weg gelaufen, wie genau ich da klicken musste. Aber so an sich ist das ja ganz angenehm über den Humble Store. Da kann man irgendwie dann gleich runterladen, DRM-frei oder und auf Steam dann gleich noch den Code einlösen. Mhm. Ja. Große Empfehlung. Wunderbar. Ja. Und dann kommen wir zum letzten. Das letzte, das ich auf der Liste habe, ist Pythonista. Pythonista. Mhm. Man könnte jetzt raten, was es ist. Es ist ein Python-Interpreter. Und es ist aber ein Python-Interpreter für eine Plattform, auf der man einen Python-Interpreter jetzt im ersten Moment nicht erwarten würde, nämlich iOS. Hm. Tja. Lief mir so über den Weg, weil ich habe irgendwie eine Möglichkeit gesucht, auf iOS ein YouTube-Video runterzuladen. Und habe dann so ein bisschen gegoogelt und dann hieß es da, ja, hier, verwende mal dieses Bookmarklet und dann geht irgendwie die URL, die du gerade in Safari hast, in Pythonista auf und Pythonista macht dann irgendwie ein bisschen Fu und macht dann den Download in iDownloads Plus auf. So, und dann dachte ich mir, okay, Pythonista hört sich interessant an, gucke ich mir an und habe mir das mal runtergeladen und das ist halt dann wirklich so eine integrierte Python-Umgebung, in die du halt auch per Links quasi oder URIs reinlinken kannst sozusagen und Parameter übergeben kannst an Skripte und dann kannst du irgendwie so mit einem richtig vollen Python Umgebungsdings da auf Sachen rumrödeln auf dem iOS, was schon sehr praktisch ist. Also jetzt in dem Fall halt wirklich so hier gibst ihm halt die URL und dann macht er da URLib2 und Gedöns und sucht sich da irgendwie den MPEG-4-Link zusammen und macht den gleich in einer anderen App auf. Also das finde ich sehr interessant, so als Gedanken hier mit iOS ein bisschen Glucode zwischen Apps schreiben zu können. Da muss ich auch sagen, ich habe was dazu gelesen von jemandem, ich weiß schon nicht mehr, wer das war, der aber so seinen kompletten Blogging-Workflow eben aus einer Kombination aus einer der X Markdown-Editoren plus Dropbox plus Pythonista so als wirklich so, ich arbeite auf meinem iPad komplett, macht und dann eben genauso Geschichten wie YouTube-Sachen runterladen, ich glaube Bilder hochladen dann auch noch oder die Links irgendwo extrahieren oder Zeug zusammenführen. Da geht einiges, wenn man es drauf anlegt, das so zu benutzen. Ich persönlich habe halt immer so Python, ich mag Python nicht. Aber ich weiß, ich habe mich angenähert an Python in den letzten Wochen. Das ist irgendwie, ich kann dieses deine leichte Aversion schon irgendwie noch nachvollziehen, aber mittlerweile muss ich sagen, Python ist eigentlich auch ganz hübsch. Nee, ich muss auch dazu sagen, dass ich wahnsinnig viel mit Ruby gemacht habe und ein bisschen in dem Mindset jetzt drin bin auch und dann hat viel mit, also auch meine ganzen Command-Line-Utilities sind eigentlich immer Ruby, weil ich da halt auch meinen Workflow für GetOpt habe, um Parameter ordentlich zu... Es klingt peinlich, aber es ist leider so bei diesen ganzen Unix-Tools, dass ein Großteil drauf verschwendet ist eigentlich, wie man es am sinnvollsten diese Parameter passt, damit man sich ein Tool schreibt, das man nicht immer innen drin ändern will, sondern dass man von außen was übergeben kann. Und da gibt es in jeder Plattform halt ein bisschen anderer Weg, das zu tun. Und ja. Ja, nee, aber Python an sich ist auch schön, kann man auch schön lernen und so. Da gibt es ja irgendwie auf Code Academy auch einen schönen Lehrgang zu. Und also bevor man Perl oder PHP lernt, lernt man lieber Python. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Ja, definitiv. Und man kann auch wirklich viel machen mit Python, überhaupt keine Frage. Und die wichtigen Sprachfeatures sind drin. Aber das Einrücken, meine Damen und Herren. Du willst doch sowieso einrücken. Ne? Warum ist das dann... Ich will aber nur so eindrücken, wie ich das will. Tja. Oh, schade. Das hat aber der Editor hat keine Zahlen extra Tastatur und sowas. Er hat so eine Accessory View für Klammern und Gedönse. Zahlendreihe hat er hier und Autocomplete macht er ganz lustig. Mhm. Also das ist auch ganz interessant. Also man kann da auch nicht nur Glucode mitschreiben, sondern tatsächlich auch auf die iOS und iPad und iPhone-Sachen zugreifen sozusagen. Mhm. Also es gibt so Touch-Interface und Gedönse. Eins der Beispieldinger ist so ein Connect4-Clone. Also da kann man auch richtig kleine iPad- und iPhone-Sachen mitschreiben sozusagen, die dann interpretiert in Python-Nester laufen. Mhm, interessant, interessant. Also wenn man schnell einen Spielprototypen will in Python, kann das auch tun in diesem Ding. Cool, cool. Ja, mal gucken. Irgendwann mache ich mit ihr diesen Tools alles mal was. Codea läuft hier rum, ScriptKit und jetzt auch Pythonista. Genau. Es kann ja nur... Irgendwann mache ich mal irgendwas. Naja, sag mir, ich habe jetzt so Sidesnap, muss ich auch schon wieder. Du hast letztens gemeint, HDR soll da rein. Mhm. Also, ich kann nur empfehlen, dass ihr jetzt euer Zeug open sourced, weil dann wollt ihr auch die Features, wenn ihr sie macht, auch ordentlich machen und dann abschließen. Das ist, glaube ich, nicht, weil irgendjemand was contributen würde, nein. Nur weil ihr euch schämt, wenn ihr schlechten Code schreibt sonst. Genau. Und so ist es halt. Und da bin ich dran. Jetzt habe ich mein Hobbyprojekt und jetzt mache ich halt nichts anderes. Also du machst jetzt wirklich HDR noch rein in Sidesnap? Ich habe schon ein bisschen nachgeguckt. Es ist ein bisschen aufwendig, weil es auch mit dem Video, also mit AV Capture nicht wirklich, man kann zwar dann in Fixed Exposure Geschichte machen, aber man kann diese Exposure Dauer, die kann man nicht einstellen. Die muss man dann wieder über irgendwelchen IO-USB FUBA machen und da müsste ich erst wieder was finden, was für mehr als zwei Kameras geht. Aber ich habe schon wieder zwei Webcams bestellt. Man muss es ja dann auch testen, wenn man sowas hat. Man kann ja nicht. Man kann ja nicht. Man kann ja nicht. Man kann nee. Und ich habe auch schon eine Anfrage für Motion Detection bekommen. Das ist für meinen Anwendungsfall auch ganz gut. Also ich will eigentlich HDR und Motion Detection. Wissen die Hörer und Hörerinnen eigentlich, was du mit... Was mit Sidesnap, ich habe da, glaube ich, viermal oder fünfmal erwähnt, weil ich habe Updates gemacht. Das wisst ihr schon. Kommandozeilen-Utility, um die Webcams anzusetzen. Nein, ich glaube, was dein Anwendungsfall ist. Mein Anwendungsfall? Tierbeobachtung. Schildkrötenbeobachtung. Ja. Ja. Also das Lustigste auf der Welt sind übrigens Zeitraffer-Videos von Schildkröten. Kann man nur empfehlen. Ja, gut. Bevor wir jetzt komplett entgleisen und über Schildkröten sprechen, beenden wir, glaube ich, diese Folge hier. Wir haben auch wieder so eine ganz okaye Länge erreicht. Ganz haben wir uns noch nicht wieder an die CD-Länge rangetastet, aber es wird. Es wird. Ja, außerdem ist ja gerade schon beginnendes Sommerloch da. Ist dann auch okay, wenn man ein bisschen kürzer ist. Jo. Ja. Aber bis dahin, bis wir wieder länger sind, verabschieden wir uns dann bis nächste Woche. Baba, ahoi. Winke, winke. Blowing the dust out of the cartridge, that is my mind, blowing the dust out of the cartridge, that is my mind, I have memories of games gone by, days in my life in the corners of my mind, the first time I held a controller, watching cutscenes to get psyched for playing, watching my brother play Kung Fu, the weirdness that was Mario 2. Blowing the dust out of the cartridge, that is my mind, that is my mind. Blowing the dust out of the cartridge, that is my mind, that is my mind. Blowing the dust out of the cartridge, that is my mind, that is my mind. I've been thinking a lot about bringing GameJu back, possibly, and one of the things that has me most excited about doing that was a series that I used to do called Blowing the Dust Out of the Cartridge That Is My Mind. So I thought maybe you should have an updated theme song, so that's what today's song is. In case you haven't seen Blowing the Dust Out of the Cartridge That Is My Mind, immediately following this vlog, I'm going to put in the first one that I ever did about Blaster Master, which is still one of my favorites. I've been thinking that if I release new episodes of GameJu, what I'll do is release, like, 8 to 9 minute full-on episodes with different segments and things. And those would get posted directly to my GameJew channel. And then I will release all of the different segments, songs and interviews and Blowing the Dust and whatever, here on my Rock Cookie Bottom channel. So stay tuned, subscribe if you aren't already to GameJew, if you're into that kind of thing, and keep an eye out. It probably won't be until sort of late spring, early summer, but keep your fingers crossed. I'll keep mine. Here's Blaster Master blowing the dust out of the cartridge that is my mind. Oh. When I was just a little game Jew playing Blaster Master, I would always watch this cutscene before playing the game, no matter what. It gave my playing a sense of purpose. I'd watch this boy, who reminded me in some ways of myself, chase his pet frog out in the backyard, a backyard that could have been my backyard if not for the radioactive ooze. In addition, his backyard had this gigantic hole for his tremendous radioactive frog to jump down. Now, I always wished that my backyard had a gigantic hole with a tremendous radioactive frog jumping down it, and this served to further my association between the game character and myself. Upon following his slash my pet frog down the giant hole, we see this tank-like vehicle. Looking on Wikipedia now, it's apparently called the Subatomic Omnidirectional Probative Hyper-Responsive Indomitable Abdicator, third design, Nora MA-01. I'm not sure if this was in the game manual or what, but at the time, it didn't really matter to me what the thing was called. All I knew was that I was going to put on this awesome battle armor, get in that damn tank, and go save my frog.